komme mit Donner, meine Stimme vergisst du nie mehr. Ich komme, wenn sich der Himmel zerfetzt und die Wellen brechen sich im Meer. Wenn der Himmel sich tiefer dunkelt und Tor der Macht durch Blitze Licht, dann kannst du meine Stimme hören, denn verbieten lass ich's mir nicht. Meine Zeilen wie Blitze, meine Gedanken wie Hitze, wenn die Welt wartet auf Donner und Regen, ja dann fang ich zu singen an. Ein Groll lässt mich meine Stimme erheben, durch meine Texte werd ich ewig leben. Ich leb nun mal nicht still unterm System, ich setz Zeichen, kann ich mit mir nehmen. Ich rebelliere bis zur Unendlichkeit auf Bäume und gegen die Macht der Zeit. Ich lass es nicht zu, dass man uns zerstört, egal wie lange das noch geht. Früher wäre es undenkbar gewesen, dass Völker kommen in dein eigen Land. Und man jagt dich, wenn du rassistisch denkst, doch so kannst doch nun wirklich nicht sein. Zahlt Steuern kaputt, arbeitet sich dein Mann nur, dass die andere Frau noch kann. Ihr siebentes Kind noch ernährt durch mich, ich hab keine Angst, sag's dir auch ins Gesicht. Früher hätte man gesattelt die Pferdekompanien gebildet, gebebt die Erde und alles, was mir nicht gut getan, hätte ich verjagt, jedenfalls was getan. Man hätte nicht nur stumm zugesehen, wie die eigene Wirtschaft vor die Hunde wird gehen. Und deshalb ein Groll lässt mich die Stimme erheben. Tor, gib mir Kraft zum Überleben. Ich flehe dich an, o heiliger Tor, wenn ich fall am Ende, dann öffne das Tor. Nimm mich zu dir, sollst dich nicht grämen und dich niemals meiner schämen. Meine Zeilen wie Blitze, meine Gedanken wie Hitze, wenn die Welt wartet auf Donner und Regen, ja dann fang ich zu singen an. Meine Zeilen wie Blitze, meine Gedanken wie Hitze, wenn die Welt wartet auf Donner und Regen, ja dann fang ich zu singen an.